Fernsprecher super billig ab 5 Cent telefonieren. Lenaustraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Auto, ein Kraftfahrzeugkennzeichen, das hier über dem Fernsprecher abgestellt wurde. Und zwar mit den Ziffern M-JK7247. Dann ist rechts neben dem M für München auch noch die TÜV- bzw. ASU-Plakette zu erkennen. Und dieses Fahrzeug, zu dem das Kennzeichen gehörte, hat noch mindestens bis Dezember 2008 TÜV. Also wer ein Kraftfahrzeugkennzeichen, ein Münchner Kraftfahrzeugkennzeichen vermisst, findet es hier in der Lenaustraße 5 auf dem Fernsprechgerät. Ja, ansonsten hier in der Lenaustraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.